allem erfüllt. Komm, lass uns nochmal alle zusammen einfach zart wirklich das singen. His name is Jesus. His name is Jesus. Okay. Einfach mit einer zarten, aber intensiven Stimme. Lass uns wirklich uns dabei vollständig auf ihn ausrichten. Weißt du, er ist der, der alles in allem erfüllt. Er ist der, der die ganze Welt in seiner Hand hält und der die Welt gemacht hat. Er ist der, der dich erlöst hat und der dich liebt. Er ist der, der hier ist heute Nachmittag. Er ist der, der in unserer Mitte durch die Reihen geht und jeden Einzelnen persönlich berührt und jedem Einzelnen persönlich begegnet. His name is Jesus. Lass es uns singen. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is wonderful. Starke Gott, Halleluja, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ihm ist gegeben alle Macht unter der Erde. Ihm ist gegeben alle Macht im Reich der Dämonen und der Mächte. Ihm ist gegeben alle Macht. Alle Macht. Und ich habe gesehen, wie diese Macht Gottes in das Leben von einigen heute Nachmittag hier hereinkommt. Und es ist so, dass du bis zum heutigen Tag hast du stark unter Albträumen gelitten. Aber heute möchte Gott dieses Joch über deinem Leben zerbrechen. Heute möchte Gott dieses Joch über deinem Leben zerbrechen. Und er wird dir heute nicht nur die Albträume wegnehmen, sondern er wird göttliche Träume anstattdessen in dein Leben geben. Halleluja! Und du wirst uns eine E-Mail schreiben und sagen, wow, seit diesem Tag habe ich göttliche Träume. Und du wirst uns vielleicht sogar einige dieser Träume schreiben, weil sie so stark sind, weil sie von Gott sind. Und Gott pusht dadurch, durch diese Belastung, weil er hat dir eine Gabe gegeben zu träumen, aber der Feind hat es genutzt. Der Feind hat sich draufgesetzt und er hat es mit Albträumen zugemüllt. Und Gott möchte dich freisetzen, wenn dich das betrifft. Komm ganz schnell hier nach vorne. Die Kraft Gottes ist hier. Die Autorität Gottes ist hier. Komm ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass deine Salbung jedes Joch zerbricht, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi gehe ich an, Herr, gegen diesen Geist, der Albträume verursacht hat in diesen Töchtern und Söhnen Gottes. In Jesu Namen. Ich gehe an, Herr, in Jesu Namen gegen diese Macht, die hinter diesen Albträumen steht jetzt. In Jesu Namen, ich nehme Autorität darüber und ich sage, komm raus aus dieser Seele, komm raus auch aus dem Unbewussten, komm raus in dem Namen Jesus, frei und los, oh, frei und los, oh, frei und los, frei und los, danke für dein tiefes Werk, Herr, danke für dein tiefes Werk, danke für dein tiefes Werk, danke für dein tiefes Werk, danke für dein tiefes Werk, Herr. Oh, danke für dein tiefes Werk. Danke für dein tiefes Werk. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, sei frei und los in Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, Jesus, sei frei und los in Jesu Namen. Oh, Vater, in dem Namen Jesu Christi, setz dich in jedem einzelnen dieser kostbaren Kinder Gottes. Herr, setz dich frei, die Fähigkeit und die Gabe, göttlich zu träumen. In Jesu Namen. Oh, zerbrochen ist das Joch des Feindes in dem Namen von Jesus. Und hervorkommen göttliche Träume, Geist der Offenbarung, Geist der Herrlichkeit. Oh, Geist der Freiheit. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für den Geist der Offenbarung, Herr. Danke, Herr, dass Engel in den Träumen erscheinen, Herr. Danke, Herr, für Offenbarung deines Wortes im Traum, Herr. Danke, Herr, für Wegweisung im Traum, so wie du Josef Wegweisung gegeben hast, mit seiner Frau nach Ägypten zu gehen und mit Jesus. Herr, danke, Herr, dass Wegweisung kommt in Träumen in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für göttliche Träume. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jemand anders ist hier und du bist unter großem Stress innerlich irgendwie. Du bist sehr stark unter Stress. Und zwar hast du diese Frage auf deinem Herzen. Soll ich Gott vollzeitlich dienen? Soll ich Gott vollzeitlich dienen? Und das macht irgendwie Stress. Ja, soll ich nicht, soll ich nicht. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Bei dir. Komm her. Komm her. Gott hat ein Wort für dich. Gott hat ein Wort für dich. Halleluja. Gott hat ein Wort für dich und er sagt, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken. Ich habe dich berufen und der, der berufen hat, der führt es auch aus. Du hast Zeit, sagt der Herr. Du hast Zeit. Jetzt ist noch nicht die Zeit, sagt der Herr, aber sie kommt. Vertrau mir, sagt der Herr. Vertrau mir. Entspann dich. Lass los. Lass los. Lass los, lass los, lass los, lass los. Dein Leben ist 100% im Plan Gottes. Du bist 100% in den vorbereiteten Werken. Und jetzt kommt diese Sicherheit und diese Gewissheit in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich habe jemand anders noch gesehen und zwar ist es so, du hast diese Frage, soll ich umziehen in deinem Herzen? Diese Frage, soll ich umziehen? Ich glaube sogar, dass du dir die Frage stellst, ob du hier in diese Gegend ziehen sollst. Und du hast diese Frage in deinem Herzen. Wen betrifft es? Okay, es sind sogar einige. Pass auf, Gott sagt zu dir, ich werde dir jetzt nicht sagen, was du tun sollst. Also das sage ich jetzt. Das ist jetzt mein Wort, das ist nicht der Herr. Ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst. Aber Gott sagt zu dir, durch zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache bestätigt. Dieses Wort ist das erste Zeugnis und es ist das Zeugnis dafür, dass du im Zentrum meiner Aufmerksamkeit bist, sagt der Herr. Und du kannst mich nicht verpassen. Und ich werde ein zweites Zeugnis in dein Leben bringen und das wird durch eine andere Person kommen. Und dann wird es ein drittes Zeugnis geben. Und dieses dritte Zeugnis wird dein eigenes Herz sein. Es wird der Friede in deinem Herzen sein. Also mach dich bereit. Ein zweites Zeugnis wird durch eine Person kommen, die vielleicht etwas tatsächlich konkret auch sagt, was du tun sollst oder was sie glaubt, dass du tun sollst. Und das dritte Zeugnis wird der Frieden in deinem Herzen sein. Empfang das und entspann dich. Entspann dich jetzt. Gott hat seinen Weg. Gott hat seinen Weg mit dir. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dann habe ich den Namen Meinert gesehen. Meinert. Ich glaube, so einen Namen gibt es. Nachname. Und Gott möchte, ich weiß nicht, kann jemand was mit dem Namen anfangen? Gott möchte etwas tun in einer Familie oder im Leben einer Person mit dem Namen Meinert, so ähnlich. Ja. Kann jemand damit was anfangen? Du bist hier und du kannst was damit anfangen. Vielleicht ist es eine Person, für die du betest gerade auch. Das kann sein, die du stark auf dem Herzen hast. Vielleicht bist du selber. Wie auch immer, ist da jemand, der damit was anfangen kann? Ich habe diesen Namen ziemlich klar gehört. Meinert. Bei dir, ja, was ist da? Ist eine Familie, für die du gebetet hast. Ja, okay, komm her, empfängst stellvertretend. Halleluja. Weil ich habe es gesehen, wie eine ganze Familie. Halleluja. Bleib standhaft. Danke. Die brauchen ein Wunder. Gehirntumor, okay. Die ganze Familie ist damit involviert. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wunder. Wir danken dir für deine Heilung. Wir danken dir für deine Kraft, Herr, die in diese Familie Meinert fließt, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, ich lege jetzt stellvertretend, Herr, dieser treuen Beterin, Herr, die Hände auf den Kopf, auch für diesen Gehirntumor, dass dieser Gehirntumor sich auflöst in dem Namen Jesus, in diesem Mann, in Jesu Namen. Und dass diese ganze Familie, wir proklamieren, diese ganze Familie kommt zum Herrn, vertraut dem Herrn und kommt in die Herrlichkeit Gottes, in Jesu Namen. Danke, Vater, für dein Durchbruchswunder, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand anders ist noch hier und für dich ist das Datum 4.5. von großer Bedeutung. Und Gott möchte etwas tun in deinem Leben. Und es hängt mit diesem Datum zusammen. 4.5. Vielleicht sogar der kommende 4.5. Irgendwie, ja, es könnte der kommende 4.5. sein. Es könnte natürlich auch ein Termin der Vergangenheit sein. Aber ich glaube eher sogar der kommende 4.5. Wer kann damit was anfangen? 4.5. Am 4.5. Ich weiß nicht, was ich glaube, es müsste. Ha? Ja? Was kannst du damit anfangen? Das ist dein Hochzeitstag. Okay, ist dein Mann da? Okay, kommt her. Kommt her. Halleluja. Danke, Jesus. Kommt her. Danke, Jesus. Kommt her. Ist es ein besonderes Jubiläum dieses Jahr? Dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr. Okay, alles klar. Wo ist dein Mann? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Oder warst du noch nicht mehr sicher, ob du am 4.5. geheiratet hast? Halleluja. Vater, ich danke dir für einen neuen Frühling, Herr. Ein Frühling in dieser Ehe, Herr. Ich danke dir für einen Frühling, Herr. So wie sie im Frühling geheiratet haben, Herr, so danke ich dir, Herr, für einen Frühling in dieser Ehe, Herr. In dem Namen Jesus wie nie zuvor, Herr. Neues Leben, neue Frische, neue Freiheit, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, dass du sie segnest als Ehepaar, Herr. In Jesu Namen. Und danke, Herr, dass du sie mit mehr und mehr und mehr auch Autorität ausstattest und ihnen anvertraust, Herr, von dir, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, füll sie, ja, die Freude. Wow, Jesus. Oh, Jesus. Woo. Yes, yes, yes. What's up? Diesen 4.5. Oh, wow. Sie haben diesen 4.5. 40-jähriges Jubiläum. Da müssen wir auch beten. Halleluja. Halleluja. Und du hast Geburtstag. Wow. Halleluja. Oh, danke, Vater. Lass sie empfangen, Herr, in Jesu Namen, Herr. Oh, lass sie empfangen, Herr. Oh, lass sie empfangen, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ein Hammerjubiläum. 4.5.25. Ein Tag, der nicht vergessen werden wird, Herr. Danke, Vater. Wie ein neuer Abschnitt, der beginnt. Halleluja. Aber größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Halleluja. Und in diesen Ort hat der Herr Frieden befohlen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow, Irina hat ein neues Freudenlied. Ja, come on, das müssen wir spielen. Das passt jetzt. Halleluja. Come on. Okay, let's go. Genau, die Musik des ersten Teils kennt ihr, aber nicht den Text. I am happy, happy, happy, happy in my love. I am happy, happy, happy, happy in my love. For he saved me, cleansed me, healed me, and delivered me. I am happy in my Lord. I am happy, happy, happy, happy in my love. I am happy, happy, happy, happy in my love. For he saved me, cleansed me, healed me, and delivered me. I am happy in my Lord. For he is good, he is faithful, and there's no end to his love. For he is kind, full of compassion, and I never let him go. Oh, I never let him go. I never let him go. I am happy, happy, happy, happy in my love. I am happy, happy, happy, happy in my love. For he saved me, cleansed me, healed me, and delivered me. I am happy, happy in my love. I am happy, happy, happy, happy in my love. I am happy, happy, happy, happy in my love. For he saved me, cleansed me, healed me, and delivered me. I am happy in my love. La, la, la. Jesus. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Halleluja. Während du zum Platz gehst, sag mal zu irgendjemandem, den du triffst, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin happy im Herrn. Halleluja. Dann kannst du mir gehen. Nicht so weit. Nee. Ja. Halleluja. Halleluja. Und dann sag mal zu jemand neben dir, die Freude am Herrn ist eine gute Position, um zu herrschen. Das ist so. Die Freude am Herrn ist eine gute Position, um zu herrschen. Weißt du, es gab mal vor Jahren gab es ein super Buch, das hieß, wenn Satan deine Freude nicht rauben kann. Wir haben es am Büchertisch. Ah ja, gut. Okay, hoffen wir es. Ja. Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, dann kann er nicht stehlen, was dir gehört. Amen. Dann kannst du nicht untergehen. Amen. Also sag nochmal zu jemandem neben dir, lass dir die Freude nicht klauen. Mhm. Halleluja. Halleluja. Mhm. Ja, also Freude ist erlaubt in der Kirche. Also jedenfalls in unserer Kirche ist es erlaubt. Halleluja. Aber aus der Sicht Gottes ist es in jeder Kirche erlaubt. Halleluja. Epheser 1, Vers 17. Paulus sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Gibt es hier irgendeinen Heiligen? Halleluja, vielleicht bist du nicht Antonius, aber du bist trotzdem ein Heiliger. Amen. Das Erbe ist in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sagt er, diese Kraft, die oder diese Macht und diese Kraft und diese Wirksamkeit, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch, sag mal hoch. Hoch, das heißt nicht nur ein bisschen, sondern hoch ist ziemlich weiter Abstand. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Mach dir nur mal einen Moment ganz kurz deine Position bewusst, okay? Er sagt hier, egal welche Macht, egal welche Kraft, ja sogar egal welche Herrschaft, also hier spricht er ganz offensichtlich von, ich sag mal, von nationalen Geistern, von starken über Nationen. Ja? Er spricht hier wirklich, er spricht hier nicht nur von irgendeinem kleinen Fitzeldämon der Drogensucht oder so irgendwas, ja? Sondern er spricht hier wirklich von anderen Kalibern. Ja? Und er sagt, egal welche Macht, welche Kraft, welche Herrschaft, egal welcher Name das ist, die Position in Christus, die Position von Christus und damit die Position in Christus, also damit deine Position, ist hoch darüber. Hoch, sag mal hoch. Das heißt, der Abstand ist ziemlich groß. Ja, ich weiß nicht, wer schon mal von euch auf einem hohen Turm war. Ja? Wenn du noch Höhenangst hast, befreien wir dich an diesem Wochenende davon, dann gehst du demnächst auf einen hohen Turm. Amen. Ja, aber weißt du, wenn du da runterschaust, dann weißt du, was hoch ist. dann weißt du, hey, das, was da unten ist, dann manchmal kommt drauf an, wie hoch du gehst. Ich war zum Beispiel mal auf dem Eiffelturm im dritten Stock. Ja? Wenn du da runterschaust, da ist alles unter dir, das sind Autos wie Ameisen. Ja? Die kriechen wie Ameisen da unter dir rum, winzig, winzig klein. Du bist hoch drüber, bist hoch versetzt. Ja? Du bist hoch, das ist ein Riesenabstand zwischen dir und den Geistern. Amen. Das heißt, du bist nicht, deine Position ist nicht in der Warzone, sondern deine Position ist über der Warzone. Amen. Deine Position ist über der Kriegszone. Deine Position ist über der Zone, wo es clasht. Deine Position ist drüber. Und zwar hoch. Sag nochmal hoch. Ha. Okay. Also Bewusstsein ist eine wichtige Sache. Bewusstsein ist eine wichtige Sache in Bezug auf Herrschaft. Bewusstsein ist wichtig. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Und jetzt sagt er, nachdem er gesagt hat, hoch über jede Gewalt, hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird, sagt er, und alles hat er seinen Füßen unterworfen, also den Füßen von Jesus. Und jetzt kommt's, was für uns entscheidend ist. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Wie weit ist der Leib vom Haupt normalerweise entfernt? Normalerweise. Astrid, wie weit ist dein Kopf vom Rumpf entfernt? Bei manchen ist er ein bisschen näher dran, bei manchen ist er ein bisschen weiter entfernt. Aber in jedem Fall ist er verbunden. Da ist kein Abstand. Amen, da ist kein Abstand. Da ist nichts hoch hier, das Haupt hoch da oben. Es ist nicht so, dass du hier über diese Erde gehst, so als Körper, und du sagst, oh, wo ist denn mein Kopf? Irgendwo da oben, irgendwo da. Da ist er irgendwo in der Luft. Mal gucken, ob ich ihn noch erwische. Ist nicht so, oder? Sondern es ist eins. Und er sagt hier, alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Also wenn das Haupt oben auf dem Eiffelturm ist, wo ist dann der Leib? Hoffentlich. Außer du hast irgendwo unterwegs das falsch gemacht. Hast du was eingeklemmt oder so. Ja. Aber dann sollte es so sein, dass der Leib auch da ist, wo das Haupt ist, nämlich auf dem Eiffelturm. Also wo ist die Gemeinde? Da, wo das Haupt ist. Weil er sagt, die Gemeinde ist sein Leib. Und jetzt sagt er noch was Gewaltiges. Er sagt nämlich, sie ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, die Fülle Gottes drückt sich aus, hier auf der Erde, durch die Gemeinde. Da, wo die Gemeinde ist, ist die Fülle Gottes. Problem ist, dass teilweise der Gemeinde nicht ganz bewusst ist. Das ist das Problem. Wenn wir uns versammeln, sind wir uns dessen bewusst. Hey, wir versammeln uns heute hier und da ist die Fülle Gottes, der alles in allem erfüllt. Seine Fülle ist hier. Huh. Und wir sind in dieser Fülle hoch versetzt in Christus über jede Macht und über jede Gewalt. Ist der Hammer. Also erkennst du, dass die Gemeinde offensichtlich von Gott dazu bestimmt ist, das Zentrum der Regierungsgewalt Gottes hier auf der Erde zu sein? Verstehst du? Ich will das ein bisschen in dein Bewusstsein hineinsinken lassen. Weißt du, wir sind bestimmt, das Zentrum der Regierungsgewalt hier auf der Erde zu sein. Weißt du, das Zentrum der Regierungsgewalt über Deutschland ist nicht der Deutsche Bundestag. Okay, für alle, die uns verfolgen, im positiven oder negativen Sinn, je nachdem. Ich habe nichts gegen die Gesetze von Deutschland, verstehst du? Und ich verstehe das im Natürlichen. Aber aus der Sicht Gottes ist die Regierungsautorität nicht im Bundestag und auch nicht im Kanzleramt oder sonst irgendwo, sondern eigentlich von Gott her bestimmt, ist die Regierungsautorität dem Leib gegeben, der die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, repräsentiert und mit ihm hochversetzt ist über jede Macht. Also der Bundestag ist nicht per se hochversetzt. Also wenn Sie im Geist leben und wenn Sie Christen sind und wenn Sie an himmlischen Orten aktiv sind, dann ja. Aber ansonsten ist es erstmal eine natürliche Institution und sie ist unter natürlichen Gegebenheiten und unter natürlichen Einflüssen und manche Dinge sind auch für den Deutschen Bundestag zu machtvoll und zu kraftvoll, als dass sie da einfach sowas dagegen tun könnten. Und auch der Bundeskanzler ist nicht allmächtig. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob das hieß Preis den Herrn oder keine Ahnung, aber egal. Es ist so. Amen. Sondern von Gott her bestimmt ist die Regierungsautorität bei seiner Gemeinde. 1. Timotheus 3, Vers 15 ist es, glaube ich, oder 2. Timotheus 3, Vers 15 ist es, glaube ich. Da heißt es, dass die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. In einem Land, in einer Region, wo auch immer die Gemeinde positioniert ist, da ist sie das. Da ist sie dieser Pfeiler. Da ist sie diese, ich sag mal, diese Körperschaft mit regierender Autorität. Und wir sollten als Gemeinde uns erheben und uns bewusst machen, so ist es. Und ich sag dir, so bleibt es, egal wie auch immer die Situation sein mag. Vielleicht magst du empfinden, oh, die Situation in Deutschland, in Europa ist langsam so bedrohlich, auch für den Leib Christi. Also ich sag dir was, manche sagen dann so fromm religiös und sagen, ja, aber der Herr ist immer noch im Regiment. Ja. Das stimmt, Amen, er ist im Regiment. Aber ich sag dir, das alleine ändert noch nichts, sondern mit dem Herrn im Regiment gibt es eine regierende Körperschaft und das sind wir. Er hat uns dazu bestimmt, diese Autorität mit ihm wahrzunehmen an himmlische Orte. Weißt du, die Hoffnung auf Gott ist nicht nur einfach so nach dem Motto, ja okay, wir wissen auch nicht mehr, wie es weitergeht, aber der Herr ist immer noch größer in der Höhe. Ja? Sondern Gott sagt, ja, das ist so, aber ich habe euch mit hochgenommen. Ihr seid bestimmt, mit mir zu herrschen. Ich habe euch diese Position in mir und mit mir gegeben. Hoch über jede Macht, hoch über jede Gewalt, hoch über jeden Namen, hoch über jede Herrschaft, hoch über jede Ideologie, hoch über jede Lüge, hoch über jede Verblendung, hoch sogar über jede Dummheit. Amen, ja, das ist so. So, ich habe über die Jahre habe ich gelernt, Sünde macht dumm. Das ist so. Oder Stolz macht dumm. So, genau, so muss man sagen. Stolz macht dumm. Stolz macht immer dumm. Aber es gibt eine Körperschaft, die hoch drüber ist. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir alle schlau sind oder alles wissen oder immer alles richtig machen. Sondern damit will ich sagen, dass wir einen Herrn haben, der alle Weisheit hat, alle Erkenntnis, alle Offenbarung, der alles richtig macht. Und in Christus sind wir mit ihm vereint. Und wir können Teilhaber sein dessen, was ihn ausmacht. Wir können Teilhaber sein seiner Herrschaft. Und er gibt uns tatsächlich das Recht, mit ihm zu herrschen. Amen. Und Christian hat es heute Morgen schon so wunderbar gesagt, die Voraussetzung dafür ist die Gerechtigkeit Gottes. Ist die Gerechtigkeit, die uns als Söhnen Gottes geschenkt worden ist. Ist die Voraussetzung. Du könntest gar nicht mal vor Gott stehen, geschweige denn in Gott stehen oder gar in seiner Herrlichkeit stehen, wenn es nicht das Blut Jesu gäbe, das dich gerecht gemacht hat. Keine Chance von dir heraus, keine Autorität, gar nichts, keine Verbindung, völlig getrennt, aus dir selber bist du gar nichts. Amen. Aber Jesus hat die getrennt waren, wie heißt es so schön, Römer 3, Vers 23, die berühmte Stelle, das war auch eine Schlüsselstelle für Martin Luther und die Reformation, ja, Römer 3, Vers 23, wo er sagt, denn alle haben gesündigt und sie erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nicht von Natur aus. Aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Da haben wir die Gnade wieder. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst gerechtfertigt. 2. Korinther 5, Vers 21. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und als Gerechter kannst du jetzt stehen in ihm und du kannst verbunden sein mit ihm und damit kannst du herrschen in ihm. Amen. Weil du die Gerechtigkeit Gottes bist. Judasbrief, nicht der Verräter, sondern Judas, der Bruder von Jesus, Judasbrief, Vers 14, heißt es, er lässt uns aufrecht stehen in seiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Amen, das ist der Jubel, den wir vorher zum Herrn gelassen haben. Er lässt uns aufrecht stehen in seiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Warum? Weil er uns gerecht gemacht hat. Und als Gerechte können wir herrschen. Ich möchte gerne einen Bibelvers oder Text kurz mit euch noch durchgehen und dann vor allen Dingen auf das Ende raus. Und dann wollen wir das gemeinsam auch praktizieren heute Morgen. Ich habe den schon mal, vor ein paar Monaten habe ich den schon mal gepredigt, diesen Text jedenfalls. Aber ich möchte heute ein bisschen anders das Ganze drehen. Und zwar Sacharja Kapitel 3. Das ganze Kapitel 3 von Sacharja ist ein einziger Vorschatten auf das, was mit uns in Christus passiert ist und passiert und die Position, die wir in Christus haben. Es steht im Alten Testament, aber es ist ein Vorschatten. Und es fängt damit an, dass das Ganze ist eine Vision, das sogenannte vierte Nachtgesicht von Sacharja. Und er sagt hier, und er ließ mich den hohen Priester Jehoshua sehen. Der hohe Priester Jehoshua, übrigens für die Sprachfreunde, Jehoshua ist nur die Langform von Jeshua. Also sprich der Name von Jesus, derselbe Name, heißt beides Gott rettet. Ja. Und das weist schon darauf hin, dass dieser Jehoshua, dieser hohe Priester, ein Vorschatten ist. Und zwar sowohl auf Jesus, als auch auf jeden, der in Jesus steht. Bist du in Christus? Kannst du das sagen? Das ist deine Position. Sag mal, ich bin in Christus. Okay. Also ist das ein Vorschatten auch auf dich? Und da heißt es hier, und er ließ mich den hohen Priester Jehoshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, also im Himmel, ja, so vor einem besonders starken Engel. Und dann heißt es, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Kommt dir das bekannt vor? Wurdest du schon mal angeklagt? Also ich meine jetzt nicht vor dem Gericht hoffentlich, vielleicht auch, weiß ich nicht, aber hat dich schon mal so eine Stimme im Ohr angeklagt und gesagt, du nichts nutzt, du kannst nichts, du schaffst nichts, es wird sowieso nichts mit dir, du hast total versagt, ist zu spät, alles vorbei. Hast du das schon mal gehört irgendwo? Ja, okay. Gut, also da weißt du, wer das ist der Satan, der Verkläger der Brüder wird er auch genannt. Er stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Oder eine andere Übersetzung sagt, der Herr schelte dich, Satan. Ja? Oder ich pass auf, ich habe noch die Neues Leben-Übersetzung auch. Pass auf, wie sagt er da? Da heißt es nämlich, Vers 2, genau, in der Neues Leben-Übersetzung heißt es, und der Herr sprach zum Satan, ich, der Herr, weise deine Klagen zurück, Satan. Ich, der Herr, Gott, der Herr, weist die Anklagen des Satan gegen dich zurück. Mit anderen Worten, du hast einen Rechtsanwalt. Satan ist der Staatsanwalt. Er klagt dich an. Und du hast einen Rechtsanwalt. Und das ist Jesus. Amen. Und das ist das Blut Jesu. Halleluja. Wer möchte gern so einen Rechtsanwalt haben? Das ist der Beste. Amen. So. Und jetzt heißt es, jetzt sagt er, ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klagen zurück, sagt Gott. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen worden ist. Also das ist die Gnade. Amen. Also von Natur aus wärst du ins ewige Feuer gegangen. Amen. Das ist der Sündelohn ist der Tod, ja, der ewige Tod. Du wärst ins ewige Feuer gegangen. Aber durch die Gnade Gottes in Jesus, durch das Erlösungswerk von Jesus, bist du dem Feuer entrissen, unter dem Blut Jesu bist du dem Feuer entrissen und die Klagen des Satans gegen dich sind abgewiesen. Klage abgewiesen, bumm. Stell dir hier einen kleinen Hammer vor, ja? Okay? So. Halleluja. Das findest du übrigens auch Offenbarung 12, Vers 10, ja, wo es heißt, hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Nun ist das Heil und die Kraft und die Herrschaft unseres Gottes und seines Christus gekommen, so steht es da in Offenbarung 12, Vers 10. Halleluja. Und damit ist die Klage abgewiesen. Halleluja. Jesus, übrigens, auch das hat Jesus stellvertretend für uns getan. Auch Jesus wurde wie ein Holzscheit dem Feuer der Hölle entrissen. Ist dir das bewusst? Als Jesus gestorben war, ging er ins Totenreich. Und der Feind hat einen Moment gedacht, er hätte ihn. Amen. Weil er war mit der ganzen Sünde der Menschheit gestorben. Er war sozusagen als Sünder gestorben, obwohl er eigentlich keiner war. Aber er hat die Sünde auf sich genommen. Und somit hatte der Teufel die Möglichkeit zunächst, ihn sich zu schnappen. Und er dachte, jetzt habe ich ihn. Aber dann ist im Totenreich etwas Entscheidendes passiert. Und das ist genau das Gleiche, was mit dir passiert in dem Moment, wo du dem Evangelium glaubst. Es steht nämlich in 1. Timotheus 3, Vers 16, steht nämlich, dass Jesus vom Vater gerechtfertigt wurde im Geist. Das heißt, der Vater selber hat gesagt, nein, Satan, ich weise deine Klage zurück. Dieser ist ohne Sünde. Sie wurde ihm aufgelegt, aber er ist ohne Sünde. Und deswegen hast du kein Anrecht an ihm. Amen. Er wurde gerechtfertigt im Geist. Und ich sage dir was, auch das hat er stellvertretend für dich getan. Das heißt, auch du wurdest gerechtfertigt im Geist. Auch du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen, wie Jesus dem Satan entrissen wurde, wie ein Holzscheit dem Feuer der Hölle entrissen wurde, genauso bist du dem Feuer der Hölle entrissen wie ein Holzscheit. Sag mal, danke, Jesus. Oh, sag nochmal, danke, Jesus. Also das hast du vielleicht schon so oft gehört, aber du kannst ihm nicht oft genug danken, weil das ist der Hammer. Weißt du, bist du nicht froh, dass du nach Christus lebst? Oh, ich bin so froh, dass ich nach Christus lebe. Oh, danke, Vater, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke. Okay, lesen wir weiter. Ich lese einfach in der Neues Leben-Übersetzung weiter. Jehoshua aber trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Das sind die Kleider noch der Sünde, die Kleider des alten Lebens, die befleckten Kleider. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jehoshua sagt er, hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider oder Prachtgewänder anziehen. Kommt dir das bekannt vor? Was hat der Vater mit dem verlorenen Sohn gemacht, als er nach Hause kam? Er hat gesagt, zieht ihm das beste Gewand an, zieht ihm Prachtgewänder an, das Schmutzige der Sünde aus und das Gewand der Gerechtigkeit an. Da setzen sie, beziehungsweise da bat ich, heißt es noch weiter, sie sollen ihm auch einen reinen Turban aufsetzen. Das heißt, auch auf dem Kopf, da können wir noch viel drüber sagen, was das alles bedeutet, aber ich will jetzt nicht da ins Detail gehen. Und da setzten sie ihm einen reinen Turban auf und zogen ihm prächtige Kleider an, während der Engel des Herrn daneben stand. Und dann lesen wir weiter, Vers 6. Und dann sagte der Engel des Herrn feierlich zu Jehoshua. Und jetzt pass auf, das war der Akt der Rechtfertigung. Viele Christen bleiben dabei stehen, zu sagen, okay, jetzt bin ich gerechtfertigt, das ist mein sanftes Ruhekissen, sozusagen, auf dem ich mich jetzt ausruhe bis ins Rest meiner Tage und bis ich dann zum Herrn gehe. Aber jetzt kommt was. Gott hat dir damit auch was gegeben, was geschenkt mit der Gerechtigkeit. Weil dann sagte der Engel des Herrn feierlich zu Jehoshua, so spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn du dich an meine Wege hältst und meinen Dienst recht versiehst. Ja, das war damals die Ansage an einen Priester. In der Sprache des Neuen Bundes könntest du sagen, ja, wenn du in Jesus bleibst, wenn du in seinem Wort bleibst, ja, wenn du in Gemeinschaft mit ihm, in Gemeinschaft mit seinem Leib bleibst, mit anderen Christen, wenn du ihm dienst, mit anderen Worten, auf seine Stimme hörst und so weiter. Einfach, wenn du in ihm bleibst, das läuft alles darauf hinaus, wenn du in ihm bleibst. Ja. Was ist dann? Dann, jetzt kommt's, dann sollst du meinen Tempel verwalten und auf die Sicherheit in meinen Vorhöfen achten. Die Elberfelder sagt hier so, dann sollst du mein Haus richten, dann sollst du sowohl mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Was ist das Haus Gottes? Die Gemeinde. Amen. Wir. Mit anderen Worten, dann sollst du Verwaltungsautorität haben über meine Gemeinde. Und zweitens, du sollst meine Vorhöfe richten oder beaufsichtigen. Was sind die Vorhöfe? Im Tempel gab es die Vorhöfe der Heiden. Mit anderen Worten, es steht für die Welt. Amen. Das heißt, was sagt Gott hier? Was sagt Gott dir? Er sagt dir, wenn du von mir gerecht gesprochen bist, wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist, dann bedeutet es automatisch, dass ich dir eine Position gegeben habe, der Autorität in Bezug auf meine Gemeinde, mein Leib. Jeder so, wie er gesetzt ist natürlich. Ja? Niemand ist über den ganzen Leib gesetzt. Da gibt es, preist den Herrn, Gott hat es so gemacht, dass es viele gibt, die gesetzt sind an bestimmten Punkten. Ja? Aber er gibt dir Autorität in seiner Gemeinde und er gibt dir Autorität in Bezug auf die Welt. Das heißt, wir als Christen können sehr wohl Dinge auch in der unsichtbaren Welt drehen für die Welt. Kannst du es sehen? Okay. Und jetzt gehen wir noch weiter. Er hat nämlich noch was gesagt. Er sagt nämlich noch, dann gewähre ich dir zusammen mit denen, die hier stehen, Zutritt zu mir. Du musst dir die Szenerie vorstellen. Ja? Jehoshua steht vor Gott. Ich sag mal, in der Ratsversammlung Gottes, da ist so ein starker Engel und dann sind wahrscheinlich noch einige andere Engel, weil ja, er sagte, die hier stehen, vielleicht waren auch ein paar von den vier lebendigen Wesen da oder irgendwo in der Ecke saßen ein paar 24 Älteste und haben Kaffee getrunken oder so, keine Ahnung, was da alles war. Auf jeden Fall stand er in dieser Ratsversammlung Gottes und Gott sagt zu ihm, weil ich dir die schmutzigen Kleider ausgezogen habe und dir mein Gewand der Gerechtigkeit umgelegt habe, deswegen hast du jetzt Zugang hier direkt zu mir. Das heißt, du kannst direkt mit mir sprechen, du kannst direkt mit mir, ja vielleicht sogar verhandeln, du kannst direkt mit mir, du kannst mit mir im Rat stehen, du kannst direkt mit mir kommunizieren und direkt mit mir Dinge regeln. Das ist der Hammer. Jetzt sagst du, meine Güte, das ist aber heiß. Wo steht denn das in der Bibel, dass ich mit Gott verhandeln kann? Es gibt einige Beispiele in der Bibel. Amen. Abraham. Wie war es bei Abraham? Hat er mit Gott verhandelt? Über Sodom und Gomorra? Ja, Sodom und Gomorra, der Gott sagt, ich werde sie vernichten. Und Abraham hat verhandelt. Weißt du, verhandeln mit Gott, und du musst dir das richtig vorstellen, verhandeln mit Gott heißt nicht, dass du rebellierst gegen Gott und alles besser weißt wie Gott. Sondern verhandeln mit Gott letztendlich ist etwas, weißt du, was tief aus dem Innersten deines Herzens, aus einem Herzen der Liebe herauskommt. Also in dem Fall war es die Liebe zu den Menschen in Sodom und Gomorra, ja, die Abraham getrieben hat und wo er gesagt hat, Herr, wenn es nur 10 Gerechte, ich weiß gar nicht, mit wie viel hat er angefangen, mit wie viel Gerechten? 50, glaube ich. Ja, wenn es nur 50 Gerechte gibt in dieser Stadt, dann Herr, dann verschone diese Stadt. Und Gott hat gesagt, okay, Abraham. Das ist interessant. Vorher hat er das nicht gesagt. Vorher hat er gesagt, ich werde sie vernichten. Plötzlich sagt er, okay, Abraham, mache ich. Und Abraham geht immer weiter und er handelt ihn immer weiter runter. Ich glaube, er hat nur einen Fehler gemacht, er hat zu früh aufgehört. Hätte er nur am Ende noch, wäre er noch den letzten Schritt gegangen und gesagt, und wenn nur einer gerechter mit seiner Familie in dieser Stadt ist, dann verschone Sodom und Gomorra. Ich glaube, Gott hätte auch dann ja gesagt. Aber da hat Abraham gestoppt. Und so wurde nur Lot gerettet mit seiner Familie. Okay, wie auch immer du es beurteilen magst, ist egal. Aber entscheidend ist, Abraham hat mit Gott verhandelt und Gott hat sich darauf eingelassen. Ich möchte so ein bisschen ein Konzept geben, weißt du, auch für eine Dimension von Gebet, wo wir, weißt du, wo wir, das ist vielleicht nicht das normale Gebet, wo wir so kennen, aber da ist eine große Kraft drin, wenn wir da hineingehen in diese Dimension. Weißt du, du kannst mit Gott verhandeln, du kannst Gott auch seine Verheißungen vorhalten. Wusstest du das? Du kannst Gott seine Verheißung vorhalten. Das ist ein super Beispiel, pass auf, das habe ich hier irgendwo. 2. Mose 32, Vers 7 bis 14. Mose. Mose war auch ein großer Verhandler mit Gott. Und er hat verschiedene Methoden angewandt oder auf verschiedene Arten mit Gott verhandelt. Und hier ist es, da hat er ihm seine Verheißung vorgehalten. Ja, der Herr zu Mose gesprochen, 2. Mose 32, Vers 7, und hat gesagt, geh, steig hinab, denn dein Volk, sagt er zu Mose, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Super Angebot, oder Mose? Ja, alle anderen werden vernichtet, du aber bleibst, ich mache dich zu einer großen Nation. Mose hätte sagen können, ja, super Idee, Gott, wenn er nur an sich gedacht hätte. Aber weißt du, die Basis, und das ist so wichtig, das möchte ich dir zu verstehen geben, die Basis für echte Herrschaft im Geist ist immer Liebe. Wir haben heute Morgen davon gesprochen, dass du von dir selbst frei sein musst, um herrschen zu können. Das heißt mit anderen Worten, dass du selbstlos sein musst. Und was heißt es, wenn du selbstlos bist, dann kannst du nur noch lieben. Weil wenn du dein Selbst los bist, dann bleibt nur noch Liebe übrig. So einfach. Wenn du deine Angst und dein Selbst los bist, dann bleibt nur noch Liebe übrig zu den Menschen. Dann bleibt nur noch Liebe übrig zu Gott. Herrschaft, das musst du dir merken, Herrschaft wird in Liebe ausgeübt. Sag mal, Herrschaft wird in Liebe ausgeübt. Also Mose liebte sein Volk. Liebst du Deutschland? Österreich? Schweiz? Ukraine? Liebst du Europa? Amen, das ist unser Kontinent. Mose liebte sein Volk. Und deswegen fand er das keine gute Idee von Gott, dass er alle vernichtet und nur ihn zu einer großen Nation macht. Deswegen heißt es in Vers 11, Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, o Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Ist auch interessant, hier erinnert er Gott an seine Ehre. Er sagt, hey, wenn du jetzt das Volk vernichtest, dann macht es dir keine Ehre. Das ist sein erstes Argument. Er sagt, hey, du machst dir selber keine Ehre, Gott. Herr, wenn du das jetzt zulässt, was es gibt, ich hatte auch so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich sage, Herr, wenn du das jetzt zulässt, das macht dir keine Ehre. Ja, und da passiert was. Heißt, das sind so tiefe Momente. So, also das ist nicht nur einfach so, oh, ich laber so dahin, ich habe meine Soaking-Moves und sage, oh Herr, mach doch das. Nein, das sind so, weißt du, tiefe Momente, wo du in der tiefen, auch vielleicht in der Anspannung bist in dem Moment, aber wo es wirklich ans Eingemachte geht. Okay, ich hoffe, du verstehst ein bisschen, was ich meine. Da heißt es hier, lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Dann sagt der Vers 13, denke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und denen du gesagt hast. Was macht er hier? Jetzt erinnert er Gott an seine Verheißung, an das, was er gesagt hat, an sein eigenes Wort. Er sagt, denen hast du gesagt, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Herr, du hast es gesagt, hier, also du kannst sagen, du hast die Bibel, du kannst sagen, hier steht es schwarz auf weiß. So kannst du mit Gott halten, hier steht es schwarz auf weiß, durch deine Wunden bin ich geheilt, hier steht es schwarz auf weiß. Herr, das ist deine Verheißung. Ich erinnere dich an deine Verheißung. Hier steht es schwarz auf weiß. Herr, du wirst nicht den Gerechten mit dem Ungerechten vernichten. Hier steht schwarz auf weiß. Ich erinnere dich an deine Verheißung. Amen. Das heißt, er erinnerte Gott an seine Ehre. Er erinnerte Gott an seine Verheißung. Und dann heißt es Vers 14, da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Amen. Das ist mal ein echter Dealmaker, ich sag's dir. Wirklich, ja. Also Mose, ja, der hat echt ein gutes Ergebnis erzielt hier. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Weißt du, so kannst du tatsächlich, so können wir, wenn Gott sagt, wir haben Zugang, ich habe es gerade im Saharia gelesen, ne, wir haben Zugang zu ihm. Wir haben Autorität, sein Haus zu richten. Wir haben Autorität, seine Vorhöfe zu beaufsichtigen. Wir haben Zugang zu ihm, das heißt, wir haben Zugang zu seinem Herzen. Das heißt, wir können mit ihm reden. Wir können ihn an seine Verheißung erinnern. Wir können auch, das ist auch etwas, was zum Beispiel Esra gemacht hat, was Daniel gemacht hat. Wir können in den Riss treten. Ja? Ja, Hesekiel 22, Vers 30 heißt es, da sagt Gott und sagt, hey, ich habe jemand gesucht, der in den Riss tritt, damit ich das Land nicht vernichten müsste. Weißt du, Gott will kein Land vernichten. Gott ist nicht der strenge Richter, der irgendwie Gericht schicken will. Gott hat überhaupt kein Interesse an Gericht. Aber manchmal bekommt der Teufel einfach Anrecht, wenn die Sünde der Menschen zu groß wird. Und ich sag dir, warum wir gerade jetzt in Europa solche Erschütterungen erleben, wie wir sie zu meinen Lebzeit jedenfalls nicht erlebt haben. Es liegt einfach daran, weil die Sünde zu mächtig geworden ist. Aber ich sage dir auch, was das Wort Gottes sagt, auch. Und daran können wir Gott erinnern. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade umso mächtiger. Amen. Und wir können Gott an seine Verheißung erinnern. Und wir können sagen, Herr, so ist es. Und wir können uns in den Riss stellen. Und wir können sagen, Herr, vergib doch unsere Schuld. Herr, vergib doch unsere Sünde. Ja, sagst du, ich habe doch gar nicht gesündigt. Ja, aber du kannst auch mit aus Liebe, kannst du auch mit dich drunter stellen, um die Sünde, unter die Sünde um dich herum. Und kannst sagen, Herr, gib uns nicht nach deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, sondern gib uns nach deiner Gnade. Wie wäre es damit? Ich sagte, das hat gewaltige Kraft. Hesekiel 22, Vers 30 sagt Gott, wenn ich nur einen gefunden hätte, der am Riss dreht. Einen. Das heißt, wir haben gute Chancen hier. Also die, die hier sind, die versammelt sind, die reichen völlig aus für ganz Europa. Wenn einer nur ausreicht, um ein Volk, um das Volk Israel nicht zu vernichten, dann reichen wir definitiv aus für Europa, würde ich mal so schätzen. Oder so Pi mal Daumen. Amen. Die entscheidende Frage ist, nehmen wir unsere Position wahr? Die entscheidende Frage ist, gehen wir da rein? Weißt du, gehen wir da rein auch in diese Position, wo wir wirklich sagen, ja, wir geben uns mit nichts anderem zufrieden. Das ist ein weiteres super Beispiel in der Bibel. 1. Mose 32, Jakob. Ja? Jakob. Das kriegst du manchmal nicht zusammen mit manchen anderen theologischen Aussagen, die auch richtig sind. Aber weißt du, da hat Jakob tatsächlich mit Gott gerungen. Da hat er mit ihm gerungen und hat gesagt, Herr, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Weißt du, manchmal sind wir so stark Gnadenleute, dass wir alles immer nur passiv hinnehmen und dass wir sagen, ja, okay, alles ist eh Gnade und Herr, deine Gnade, mach das, mach das, mach das. Ja, aber weißt du, manche Sachen, die bekommst du nur, wenn du entschieden bist im Geist. Aber Gott hat dir einen Willen gegeben, Gott hat dir eine Seele gegeben und Gott hat dir eine Verheißung gegeben und es gibt einen Platz für diese Position. Weißt du, die Gnade führt uns nicht in die Passivität. Ich liebe total die Gnadenbotschaft, absolut. Ich bin absolut pro Gnade. Amen. Aber es gibt einen Punkt, wo sie tatsächlich die Gefahr, uns in Gefahr bringt, passiv zu werden. Wo wir denken, okay, ja, Gott macht es ja schon irgendwie. Weißt? Und dann macht der Teufel das und dann macht er noch das und sagen wir, ja, die Gnade, die Gnade, die Gnade. Aber weißt du, wann findet Gott ein Volk, das sagt, Schluss jetzt? Amen. Wann findet Gott ein Volk, wann findet Gott ein Leib, wann findet Gott eine Gemeinde, die sagt, Schluss jetzt in Deutschland mit dem Niedergang, Schluss jetzt in Europa mit dem Niedergang, Schluss jetzt mit der Bedrohung, Schluss jetzt damit, Schluss jetzt mit den Werken der Finsternis, Schluss jetzt damit. Wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Amen. Jakob hat so gebetet, er hat gesagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und er wurde sogar in seinem Kampf, das ist ja faszinierend, er wurde sogar an der Hüfte verletzt. Also es war richtig, ein richtig heftiger Kampf. Neulich in der Glory Life Schule habe ich einen kleinen Einspieler gebracht, einen Audio-Einspieler von der alten Kassette, die wir in den 90er Jahren gekauft hatten, in der Pensacola-Erweckung in Amerika, wo der Pastor erzählt hat, wie er wirklich mit Gott, also wie er zu Gott geschrien hat und gesagt hat, Herr, da muss mehr sein, da muss mehr sein, Herr! Weißt du, und Gott hat nicht gesagt, was schreist du so? Chill doch mal in meiner Gnade oder so. Sondern in dem Fall hat Gott zu ihm gesagt, jag mir weiter nach und du wirst mich finden. Bleib dran, mit anderen Worten, und du wirst mich finden. Also da gibt es einen Platz für diese. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind an einem Punkt in Europa, und du siehst es am Beispiel der Ukraine besonders offensichtlich, aber ich glaube, dass es für ganz Europa gilt. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind in Europa, wenn es nicht eine geistliche Wende in unserem Kontinent gibt, dann haben wir vielleicht noch 3 oder 4 Jahre und nicht mehr. Also so sieht's aus. Und vielleicht schafft es diese Erkenntnis, uns aus unserem Gnaden-Chill-Sessel mal kurz ein bisschen rauszuholen. Und zu sagen, okay, Herr, vielleicht gibt es da noch eine andere Dimension des Gebets und des Einstehens. Weißt du, nicht im Fleisch. Ich spreche nicht von irgendeiner fleischlichen Energie oder von sowas. Wir haben die letzten Wochen einmal öfters das erlebt, auch gerade in der Glory Life Schule sehr stark, wie wirklich dieser Geist des Gebets über uns gekommen ist. Ja? Dieser Geist der Fürbitte. Weißt du, nicht was Menschen initiiert ist, sondern wie einfach dieser Geist des Gebets kommt. Wie Tränen kommen, wie dieses Rufen zu Gott, diese Entschiedenheit, Herr. Wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Herr, vergib die Sünde unseres Volkes, vergib auch die Sünde deines Leibes. Weißt du, das ist ja immer das, was der Leib Christi so schnell sagt, ja, die und wir. Ja, so. Also die sind natürlich total die Sünder, die anderen, aber wir als Leib Christi, wir sind ja die Heiligen. Aber weißt du, wenn du genau hinschaust, die ganzen Sünden der Welt findest du vielleicht in abgeschwächter Form in bestimmten Punkten und nicht ganz so offensichtlich, aber du findest sie auch immer irgendwo im Leib Christi. Und wenn du ganz genau hinschaust, findest du sie irgendwo auch noch in deiner eigenen Seele. Also deswegen brauchen wir Gnade. Amen. Und deswegen sagt das Wort Gottes in 2. Chronik 7, Vers 14, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und dann werde ich ihre Schuld vergeben und dann werde ich ihr Land heilen. Also der Schlüssel für das Land liegt im Leib Christi. Oh, und ich glaube von ganzem Herzen, ich bin so begeistert, weil ich glaube, wir leben in der besten Zeit, in der wir je gelebt haben als Leib Christi, weil ich spüre, dass da ist sowas in Bewegung jetzt in dieser Zeit. Da ist der schlafende Riese, der aufsteht. Da ist der schlafende Riese, der sich erhebt, der seine Position einnimmt und wahrnimmt und beginnt zu beten und sein Angesicht zu suchen. Und ich sagte, du hast Zugang, dein Herz zählt, dein Ringen zählt, dein auch Verhandeln mit Gott zählt, wo du sagst, Herr, ja, du siehst die ganze Sünde, du siehst, weißt du, wenn du es wirklich genau betrachtest, ich habe neulich in der Glory Life Schule oder auch, glaube ich, sogar mal sonntags, habe ich diese Prophetie von John Molinde 1999 vorgelesen, die er 1999 hatte. Und wenn du das liest, das war so ein Aufruf wirklich zum in Riss treten für Deutschland speziell, wo er einfach das so geschildert hat, wie die Sünde mächtig geworden ist und dann... Und es braucht die Gnade Gottes. Und wenn du das so siehst, weißt du, dann denkst du, meine Güte, und jetzt sind wir 26 Jahre später und es ist noch viel, viel heftiger geworden. Die Sünde ist noch viel, viel heftiger geworden. Und wenn es um die Gerechtigkeit Gottes gehen würde, dann müssten wir schon seit 20, 25 Jahren am Ende sein. Aber ich sag dir was, ich glaube, dass auch schon vor 26 Jahren Leute gebetet haben und in den Riss getreten sind, aufgrund dieser Prophetie. Ich weiß nicht wer, also ich war einer davon, ja. Aber ich weiß nicht wer sonst noch, keine Ahnung, bestimmt einige. Und ich glaube, dass wir deswegen noch da sind. Aber ich glaube auch, dass wenn jetzt nicht ein besonderer Schub passiert im Leib Christi, in Europa, dann sind wir in 3, 4 Jahren nicht mehr da, wo wir jetzt sind. Und deswegen glaube ich, dass Gott uns ruft. Und deswegen glaube ich, dass es diesen Ruf gibt, wirklich unseren Platz einzunehmen. Und deswegen glaube ich, dass er uns diese Botschaft auch gibt, wo er sagt, hey, ich gebe dir Zugang zu mir. Ich habe dir Zugang zu meinem Herzen gegeben. Du kannst beten, du kannst eintreten und dein Gebet macht einen Unterschied. Und wenn wir zusammen in Einheit beten, dann macht es einen Unterschied. Es macht einen Unterschied für unser Land. Weißt du, was wir jetzt, ich habe auf dem Herzen, dass wir jetzt gleich wirklich auch eine Gebetszeit haben. Aber was wir da beten, das wird einen Unterschied machen für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz, für Europa. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das sind so Punkte, weißt du, so Kairos-Momente. Ich glaube nicht, dass Gott uns umsonst hier zusammengerufen hat. Weißt du, er hat uns auch nicht nur zusammengerufen, damit du ein paar nette Botschaften über Herrschaft hörst und dich hinterher besser fühlst und sagst, wow, ich habe so eine tolle Herrschaft, sondern du hat dich hier zusammengerufen, damit wir Herrschaft ausüben, damit wir sie tatsächlich wahrnehmen, damit wir tatsächlich etwas verändern, damit tatsächlich etwas anders wird, damit tatsächlich eine Wende kommt, zum Beispiel in der Ukraine. Amen. Halleluja. Können wir mal aufstehen zusammen? Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, beginn mal im Geist zu beten. Oh, Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine gewaltigen Verheißungen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für das gewaltige Werk deiner Rechtfertigung und deiner Gerechtsprechung, Herr, deines Erlösungswerkes, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares, kostbares Blut, Jesus, Herr, durch das wir gereinigt sind, Herr, durch das wir geheiligt sind, durch das wir vor Gott stehen, im Angesicht Gottes stehen können, frisch und mit Jubel, ohne Verdammnis, ohne Schuldgefühle, ohne Angst, ohne Minderwertigkeit, ohne wir irgendetwas stehen können vor dem Vater. Ja, noch mehr, durch dieses Blut hast du uns Zugang gegeben in das Allerheiligste. Durch dieses Blut hast du uns Zugang gegeben zu dir selbst, Vater. Durch dieses Blut hast du uns Zugang gegeben zu deinem Herzen. Und jetzt können wir mit dir sprechen, mit dir handeln, mit dir auch verhandeln und mit dir uns führen lassen im Gebet, Herr. Und wir können an deine Verheißungen erinnern, Herr. Und sie sind Ja und Amen, Herr. Wenn dein Volk, über dem dein Name ausgerufen ist, sich demütigt. Herr, und wir demütigen uns. Wir demütigen uns heute an diesem Nachmittag. Wir demütigen uns, Herr, über der Schuld unseres Landes, über der Schuld, die in unserem Kontinent ist, Herr, über der Sünde, die zum Himmel schreit, Herr, über den Gewohnheiten, die Eingang gehalten haben, Herr. Herr, du sagst es in deinem Wort, sie nennen das Böse gut und sie nennen das Gute böse. Sie sind verstrickt in Ideologien, in Lügen, in humanistischem Denken, fern von Gott, fern von den Gesetzen, Herr. Aber Herr, du siehst auch, Herr, deinen Leib, Herr, der Kompromisse gemacht hat mit deinem Wort, Herr. Du siehst, Herr, dein Leib, Herr, der sagt, er liebt dich, aber er liebt nicht dein Wort, Herr. Und es passt nicht zusammen, Herr. Herr, und wir sehen einfach all die Schwäche auch in uns selber, Herr. Wir sehen diese Dinge, Herr. Und Herr, wir bitten dich in dem Namen von Jesus jetzt in dieser Stunde, Herr, in dieser entscheidenden Stunde für Europa, Herr. Herr, wir bitten dich um deine Gnade und wir sagen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Sünde, Herr. Oh, vergib uns durch dein Blut, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, nicht aufgrund dessen, dass wir so gut sind, sondern aufgrund deiner großen Gnade, Herr. Vergib uns, reinige dein Leib in dieser Zeit, Herr. Und Herr, wir bitten dich auch, vergib unserem Volk, vergib unserem Land, Herr. Oh, wir bitten dich um Vergebung für alles ins Angesicht spucken von dir, Herr. Für alles, was an Sünde vor dein Angesicht gekommen ist, Herr. Für all die Gründe, die der Feind nimmt, um zu sagen, hier muss Zerstörung kommen, hier muss Gericht kommen, hier muss Vernichtung kommen. Herr, all die Gründe, die der Feind anführen kann. Herr, wir kommen und wir sagen, Herr, vergib uns. Herr, vergib uns. Wir berufen uns nicht darauf, dass wir alles richtig gemacht haben, sondern wir berufen uns auf dein Blut, Herr. Wir berufen uns auf dein Blut, Jesus. Dein Blut schreit lauter als alles andere, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh ja, bet im Geist. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Zu den Gerichtssälen Gottes, zu dem Zugang Gottes gehört auch der Zugang zu den Gerichtssälen Gottes. Und ich empfinde es so, dass wir heute wirklich in den Gerichtssaal Gottes gehen sollen, im Geist, in den Gerichtssaal Gottes. Also da, wo der Verkläger ist, so wie er Jehoshua angeklagt hat und wie er gesagt hat, schau mal diese Sünde, schau mal das im Leib Christi, schau mal das in der Kirche, schau mal das im Land, schau mal das in Europa, schau mal das in der Regierung, schau einfach mal das, wo der Feind angeklagt hat. Da gehen wir in diesen Gerichtssaal. Und Herr, wir kommen vor dich als dem gerechten Richter und wir kommen vor dich mit einem anderen Anwalt. Wir kommen vor dich mit unserem Anwalt, Jesus Christus. Wir kommen vor dich, Vater, wir kommen vor dich, Richter des ganzen Universums. Und wir sagen in dem Namen von Jesus, weise den Satan ab, weise den Verkläger ab in dem Namen Jesus. Weise ihn ab, weise ihn ab, weise ihn ab in Jesu Namen. Oh. Yes, yes, yes. Weise ihn ab über Deutschland, Österreich, Schweiz, Ukraine, Europa, Israel. Weise ihn ab, weise ihn ab, weise den Verkläger ab. Weise ihn ab in Jesu Namen. Weise ihn ab. Oh, Shakaramanda Karabasikamanda da da da da da. Oh, Rabasakaramando Korobosanda Karadadada. Oh, Shakanda la la la la la la mando. Oh, Shakanda mana la mando, Rabasanda la la basho. Era la la basanda la la la bashia da la la baso, Rabasanda la la la basho. Oh, Rabasanda la la bashanda la la la baso. Oh, Rabasanda la la la bashi kadarada. Und wir sagen jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, bahne einen Weg. Bahne einen übernatürlichen Weg, Herr. Bahne einen übernatürlichen Weg, Herr. Herr, unsere Völker wieder an dein Herz zu ziehen, Herr. Bahne einen übernatürlichen Weg, Herr. Herr, dass deine Ordnungen, Herr, dein Wille, Herr, wieder Raum hat in unseren Nationen. Bahne einen übernatürlichen Weg der Errettung für unsere Nationen. Bahne einen übernatürlichen Weg. Bahne einen Weg, Herr, der unser Volk bewahrt vor der Vernichtung. Bahne einen Weg, Herr, einen übernatürlichen Weg, Herr. Einen Herrlichkeitsweg. Oh, wir setzen Herrlichkeitswege frei. Lass uns gerade mal Herrlichkeitswege freisetzen. Setz mal Herrlichkeitswege frei. Shakanamana. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege über unsere Nationen. Herrlichkeitswege über unseren Städten. Herrlichkeitswege über unseren Regionen. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege in dem Namen Jesus. Wir setzen Herrlichkeitswege frei, Herr. Übernatürliche Herrlichkeitswege über der Ukraine, Herr. Oh, wir setzen Herrlichkeitswege frei, Herr. Herrlichkeitswege, Herr. Herrlichkeitswege, Herr. In der Politik, Herr. Herrlichkeitswege, Herr. In der Wirtschaft, Herr. Herrlichkeitswege im Militär, Herr. Herrlichkeitswege in der Gesellschaft, Herr. Oh, wir setzen deine übernatürlichen Herrlichkeitswege frei, Herr. Oh, wir setzen deine Wege der Errettung frei, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du hörst und dass du antwortest, Herr. Oh, dass du deinen Geist ausgießt in mächtiger Art und Weise, Herr. Oh, Shakaramando Korabasi Karadadalabasi Karadada. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Rabasia da la masanda cara la basia da da bashika na na na na. Oh rabasia na la masanda cara la basia da da da da da. Oh rabasada na na masita da da da da da bashika da da da. Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, nehmen wir Autorität über all die Geister und Mächte, Herr, die die Herzen der Menschen um uns herum verblenden. Wir nehmen Autorität, Herr, über die Geister und Mächte, Herr, die sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen lassen, Herr. Wir nehmen Autorität über die Mächte, die unsere Familienangehörigen den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen lassen. Wir nehmen Autorität über die Mächte und Gewalten, die die Menschen in unseren Städten, unseren Dörfern, unseren Nationen, die den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen lassen. Und wir reißen nieder diese Mächte der Verblendung. Wir sagen, seid frei und los, die Wahrheit zu erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Oh, seid frei und los, klar zu sehen. Seid frei und los, euch zu bekehren. Seid frei und los, zurückzukommen zum Herrn. Seid frei und los, den Herrn an erste Stelle zu setzen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Wir nehmen Autorität über jeden Geist von Ideologien, die Lügen in die Herzen der Menschen gebracht haben, Herr. Lügnerische Ideologien, Betrug, Herr, im Geist. Wir nehmen Autorität darüber. Wir sagen, Mächte der Finsternis, fallt, fallt, fallt. Wir drängen diesen Einfluss zurück. Wir sagen, nicht in unserem Land. Wir sagen, hier sind wir, die geistliche Körperschaft, die Autorität hat, die Position hat, zu sprechen. Und es geschieht. Und wir sagen, nicht mehr länger in unserem Land. Wir sagen, geistliche Wende in unserem Land. Geistliche Wende auf unserem Kontinent. Geistliche Wende in dem Namen Jesus. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, Herr. Und wir setzen Freiheit frei, Herr. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Vater, und wir danken dir, Herr, dass du die Verkündigung deines Evangeliums nochmal mit einer neuen Dimension deines übernatürlichen Wirken begleitest, Herr. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu verkünden, indem du deine Hand ausstreckst zu Zeichen und Wundern. Heilung, die geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus. Halleluja. Wir setzen Zeichen und Wunder. Wir setzen eine Manifestation deiner Herrlichkeit frei, wie nie zuvor, durch deine Kinder, durch deine Söhne und Töchter. Eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes, eine Kraftzuteilung der Herrlichkeit Gottes, wie nie zuvor, durch die Söhne und Töchter Gottes. Kraftzuteilung. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh, Jesus. Oh, danke. danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke für Vollmacht, danke für Vollmacht, Herr. Herr, dein Evangelium, Herr, das den Mächten und Gewalten, die mannigfaltige Weisheit Gottes kundtut, das ist dein Evangelium, die Kraft Gottes, oh, die Kraft Gottes, oh, die Kraft Gottes, oh, die Kraft Gottes, oh, Bevollmächtigung, Bevollmächtigung, oh, Bevollmächtigung, oh, Bevollmächtigung, oh, Bevollmächtigung, oh, Bevollmächtigung, oh, Bevollmächtigung, oh, Bevollmächtigung, oh, Jesus, Halleluja, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, oh, Shekaramanda Karamasi Karalabasi Karadadadada, oh, Shekarabasi Karalabasanda Karadabasi Adadada, oh, Shekaradadadadadadadadadada, oh, Rabasi Adalabasanda Karanamasi Adadadadadada, oh, Sadananamashi Adadanamasanda Dadada, oh, Rabasadalala. Oh, ich glaube, dass jemand hier ist und du bist eigentlich in die Mission berufen worden vom Herrn, aber irgendwie wurdest du bisher immer zurückgehalten. Vielleicht war das Umfeld noch nicht passend oder du warst nicht am richtigen Platz oder wie auch immer. Aber du bist zur Mission berufen. Gott wollte dich aussenden in andere Nationen. Und bis heute hat es nicht geklappt oder das war einfach nicht. Du warst nicht im Launching Pad. Aber Gott möchte heute etwas in deinem Leben tun und er möchte sich bewegen zu deinen Gunsten und zugunsten deiner Berufung. Und er möchte Wege freisetzen, Herrlichkeitswege in deinem Leben, Herrlichkeitswege in deine Berufung, weil er braucht dich. Weißt du, es beginnt mit dir. Die Zeichen und Wunder beginnen mit dir. Halleluja. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell nach vorne. Ich möchte dir kurz die Hand auflegen, weil das sind Herrlichkeitswege für dich. Da ist ein Herrlichkeitsweg für dich, um in deine Berufung hineinzukommen. Da ist ein Herrlichkeitsweg für dich. Halleluja. Bist du das? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm her. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wie heißt du? Nikolas. Danke, Vater. Danke, Vater, für Nikolas, Herr. Danke, Herr, für deine mächtige Verheißung, deine mächtige Berufung, die du auf ihn gelegt hast, Herr. Danke, Vater, dass du ihn berufen hast und deine Berufung ist unbereubar, Herr. Und ich danke dir, Herr, für deine übernatürliche Befähigung, Herr, die du bereits auf ihn gelegt hast. Danke, Herr, dass es in ihm bereits aktiv ist. Und Herr, vom heutigen Tag an, Herr, setze ich deine übernatürlichen Herrlichkeitswege frei über ihm in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Herrlichkeitswege. Oh, Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege. Oh, Herrlichkeitswege. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Gott sagt, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Größer werden die Möglichkeiten der Zukunft sein, als sie jemals zuvor gewesen sind. Er tut etwas Neues. Sieh, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Ihr erkennt es in dem Namen Jesus. Ihr werdet es erkennen. Ihr werdet es sehen in Jesu Namen. Danke, Vater, dass sie übernatürlich initiiert sind für deine übernatürlichen Herrlichkeitswege in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für eine andere Ebene, Herr. Eine andere Ebene, eine andere Dimension, Herr. Halleluja. Herrlichkeitswege. Halleluja. Herrlichkeitswege. Herrlichkeitswege für die Nationen. Herrlichkeitswege in die Nationen. Herrlichkeitswege aus den Nationen. Herrlichkeitswege in Deutschland. Herrlichkeitswege durch Deutschland. Herrlichkeitswege aus Deutschland. Herrlichkeitswege aus den Nationen Europas. Herrlichkeitswege. Wir setzen Herrlichkeitswege frei in Jesu Namen. Sag mal über deinem eigenen Leben. Ich setze Herrlichkeitswege frei. Das sind Wege, die du nicht immer auf den ersten Blick siehst. Das sind Wege, die du nicht immer erkennst. Es sind Wege, wo du vielleicht manchmal denkst, oh, wo bin ich jetzt gelandet? Was ist das? Kann ich gar nicht einordnen. Sieht gar nicht nach Herrlichkeit aus. Fühlt sich gar nicht nach Herrlichkeit an. Aber Gott führt dich über natürliche Herrlichkeitswege. Er rüstet dich zu, um dich zu gebrauchen. Er rüstet dich zu, um einen Unterschied zu machen. Er rüstet dich zu, auch im Gebet. Er rüstet dich zu im Gebet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie viel spüren, dass der Heilige Geist in der letzten Zeit stärker mit einem Geist des Gebets in ihrem Leben wirkt? Wie viele von euch spüren das? Wow, So viele. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein Werk, Herr. Und Herr, im Namen Jesus setzen wir jetzt frei, dass dieser Geist des Gebets, Herr, sich weiter verstärkt, Herr. Wir setzen frei, dass dieser Geist des Gebets weiter zunimmt, Herr, in unserer Mitte, Herr. Wir setzen frei, dass dieser Geist des Gebets in Autorität, Herr, in Klarheit, in Entschiedenheit, auch mit diesem ringenden, liebenden Herzen, mit diesem fürbittetuenden Herzen, ja, auch sogar für Buße an bestimmten Punkten, aus Liebe, nicht aus irgendeinem Gesetz oder Prinzip heraus, sondern aus Liebe heraus. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, verstärkt in Jesu Namen. Oh, stärker als je zuvor. Danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Oh, danke Vater, oh, danke Jesus, oh, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke für dein Wirken, Herr. Wow. Wow. Hier ist die regierende Körperschaft. Auch hier über Livestream übrigens seid mit dabei. Ja, weißt du, wenn wir die über Livestream auch noch mit dazu nehmen, dann sind wir weit über 1000 Leute, weißt du, die hier Autorität wahrnehmen. Halleluja. Wow, da werden die Nationen erschüttert. Halleluja. Amen. Deine Nation wird erschüttert. Deine Nation wird erneuert. Da passiert etwas. Halleluja. Komm, lass uns ihm nochmal die Ehre geben. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, lass uns mal Shofar, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Okay, also wir machen was haben wir jetzt, ja oder, genau, wir machen kurz vor halb, machen wir wieder weiter, kurz vor 5:30. Und dann kommt Rabbi Boris aus Kiew und da freuen wir uns schon drauf. Halleluja, Amen. Also seid pünktlich wieder da, damit ihr nichts verpasst.